1. Ein guter Ruf ist wertvoller als Kosper Salbel, und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. 2. Es ist besser, ein Trauerhaus zu besuchen als ein Festmahlhaus, denn der Tod ist das Entjedsmenschen, und der Leben sollte dies bedenken. 3. Traurigkeit ist dem Lachen vorzusehen, denn ein Ernsts Gesicht kann dem Hasen gatten und zur Besinnung führen. 4. Die Weis entsuchen die Besinnung im Trauerhaus, waren die Toren eier Freud in Vergnügungen finden. 5. Es ist vorteilhafter, die Ermahnung eins Weis en anzuhören, als dem Gesang der Toren zu lauschen. 6. Das Lachen eins Toren ist so vergänglich und nutzlos wie das Nisten von Dornen unter einem Kochtopf, auch dies erweis sich als bedeutungslos. 7. Unterdrucken kann sogar einen Weis en zur Torheit verleiten, und bestechen korrumpiert das Haus. 8. Das End einer Sash ist besser als er Anfang, und jedelt ist dem Hochmart überlegen. 9. Sei nicht schnell im Zorn, denn Arger ist ein Merkmal der Toren. 10. Frage nicht, warum die früheren Zeiten besser wären als die heutigen, denn ein solche Frage entspringt nicht der Weisheit. 11. Weisheit ist ebenso wertvoll wie ein Erbe und bietet denen, die Leben, einen erheblichen Vorteil. 12. Weisheit bietet Schutz, ebenso wie Geld Schutz bietet, der entscheidend Vorteil der Erkenntnis ist jedoch, das Weisheit dem, der SIE besitzt, das Leben bewahrt. 13. Betracht das Werk Gottes, wer kann das Gerade machen, was a Krumm gemacht hat? 14. An guten Tagen SEI frohlich, und an schlechten Tagen bedenk, das Gott beides geschaffen hat, damit der Mensch sein Zukunft nicht vollständig vorhersehen kann. 15. In meinem verganglichen Leben habe ich beobachtet, why manche gerecht trotz ihrer Gerechtigkeit zugrund gehen, warren will Gott lose lange in ihrer Bosheit leben. 16. Sei nicht übermäßig gerecht und sei dich nicht übertrieben weiser, warum solltest du dich selbst zugrund richten? 17. Sei nicht übermäßig bös und handel nicht töricht, warum solltest du sterben, bevor dein Sieg gekommen ist? 18. Es ist ratsam, beides zu beachten und weder das ein noch das andere zu vernachlässigen, denn wer Gott fürchtet, wird all dessen Extremen entgehen. 19. Weisheit verleiht einem Weisen mehr Struck als sein Machtig Herrscher in einer Stadt. 20. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der stets gerecht handelt, Guts Tat und Niemals Sundeit. 21. Acte nicht auf Jeds Wort, das gesprochen Wort, damit du nicht horst, wie dein eigener Diener dich verflucht. 22. Denn du weiß selbst, dass du oft genig ander verfluchtest. 23. All dies habe ich mit Weisheit zu ergründen versucht, ich dacht, ich konnte weiser wer denn, doch die Weisheit blieb mir fern. 24. Das Wesen der Dinge ist unerreichbar und tiefgründig, wer kann es vollständig ergründen? 25. Ich wird mit mich der Aufgabe, Erkenntnis zu erlingen, Weisheit und kluge Überlegung zu erfischen und zu verstehen, das Bosheit Torheit und Narheit Wahnsinn ist. 26. Ich fand ein Frau, die bittere ist als der Tod, denn sie ist wie ein Netz, Haus wie ein Falle und ihr Hand wie Fesseln. Wer Gott gefällt, entgeht Dr. Sunder Word von gefangen. 27. Sie, dies habe ich herausfunden, sagt der Predige, indem ich ein Sash zur anderen hinzufügte, ein klar zur Jebnis zu erzählen. 28. Was ich standig such der, aber nicht fand, ist folgens, einen Mann unter tausend habe ich entdeckt, aber ein Frau unter all diesen habe ich nicht gefunden. 29. Ne dies habe ich letztendlich erkannt, Gott hat den Menschen ursprünglich aufrichtig geschaffen, doch sie haben viel Igen wedge und listen gesucht.